20 Jahre wird sie in diesem Jahr alt, doch die Geburtstagsfeier, sie fällt ins Wasser. Heute ist die Popcom abgesagt worden. 1989 wurde sie in Düsseldorf gegründet, ein Jahr später fand sie in Köln statt und wurde zu einer international bedeutenden Messe für die Popmusik. 2003 zog sie vom Rhein an die Spree. Mit dabei war von Anfang an Dieter Gorny, seit vielen Jahren Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Musikindustrie und ist jetzt am Telefon. Guten Abend. Ich grüße Sie. Herr Gorny, was hat Sie veranlasst, so kurz vorm Start der Messe, sie sollte ja Mitte September stattfinden, Sie abzusagen? Ich denke, es sind zwei zentrale Argumente. Das eine ist, es gibt eine generelle Debatte über eine Konzeption, die in der Lage ist, diese neue digitale Zukunft der Musikwirtschaft entsprechend abzudecken. Und es gibt auf der anderen Seite eine politische Diskussion, und das sind mittlerweile nicht mehr nur wir als Musikwirtschaft, als Branche der Kreativwirtschaft, das sind auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das ist die Filmwirtschaft, die das Thema Digitalisierung und vor allen Dingen Durchsetzung der Urheberrechte im digitalen Raum kennzeichnet. Beides zusammen sorgt auf einmal dafür, dass wir einen Anmeldestand bei der Popcom haben, der besorgniserregend ist und mich zu dem Punkt brachte, auch darüber zu diskutieren, sollen wir jetzt die Augen zumachen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann durchmarschieren mit einer Minimalbesetzung, oder sollen wir an dieser Stelle nicht besser anhalten und sagen, ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten, wenn diese Speerspitzenbranche der Kreativwirtschaft jetzt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Popcom ja schon zu 65% international ist und dass sie zu weit über 90% der Teilnehmer Mittelstand ist, dass wir hier bedingt durch die ungelöste digitale Situation eine Realität haben, die Vielfalt, kulturelle Vielfalt gar nicht mehr möglich macht. Es war so fasziniert oder auch erschrocken zu sehen, wie internationale Teilnehmer sagen, wir wollen gerne, aber wir können nicht mehr aufgrund unserer wirtschaftlichen Situation. Und das hat dann dazu geführt zu sagen, nein, wir setzen hier ein Zeichen und sagen, es bringt nichts, sie in diesem Jahr durchzuführen. Wir wollen die Marke erhalten, wir wollen sie konzeptionell neu gestalten. Wir setzen aber auch darauf, dass die Politik endlich erkennt, dass sie in diesem Bereich agieren muss, und beides zusammen führte dann zu dieser Absage oder, wenn Sie so wollen, zu dieser Verschiebung. Herr Gorny, ein Zeichen setzen, indem man quasi ein Loch lässt, ist andererseits irgendwie ein merkwürdiges Zeichen. Nein, das finde ich nicht, weil das wäre ja das andere Bild, um im Bild zu bleiben, wäre ja, man marschiert in irgendeiner Weise weiter oder politisch zu sprechen, schnallt den Riemen des Helms enger oder im Sinne des Lochs, man stolpert und sagt, Achtung, diese Debatte, und hier muss ich positiv sagen, der Bundespräsident hat sich da ja auch sehr positiv geäußert, die ja in Gang kommt, muss schneller zu Ergebnissen kommen, weil wir sonst kulturelle Vielfalt, Identifikation und vor allen Dingen Arbeitsplätze verlieren. Und insofern finde ich das Stolpern und das Anhalten an dieser Stelle im Sinne eines Zeichens auch als richtig und wichtig. Herr Gorny, andererseits ist es aber so, dass die Digitalisierung und damit auch das Problem Urheberrecht im Internet, Raubkopien, Piraterie ja kein neues ist. Das gibt es doch schon seit Jahren. Was ist denn jetzt so besonders? Da haben Sie recht. Und wir haben ja gerade noch bewusst hier in Deutschland bei der letzten Bilanz-PK nicht ohne Stolz verkündet, dass wir nur noch einen Rückgang von ca. 4% haben, weil wir hier in Deutschland die CD sehr stark gepflegt haben. Aber wir haben einen internationalen Anteil an der Popcom von 65% mittlerweile. Und daran schlägt sich auch nieder, wie weit dieses internationale Problem schon geht. Und diese Debatte, die ja zuerst vernachlässigt wurde, indem man sagte, das ist gar keine wirkliche Debatte, das ist nur eine Chimäre. Zweitens dann dingfest gemacht wurde an den ganz Großen und drittens erst akzeptiert wurde als ein Branchenphänomen, schlägt jetzt, um es so zu sagen, auch analog voll durch. Das ist genau das, was ich immer prophezeit habe, und insofern fühle ich mich da auch bestätigt, dass Politik gefordert ist, hier etwas zu tun, denn sonst wird dies nur die erste Branche sein und die anderen werden folgen. Was soll denn die Politik konkret tun? Wir brauchen ein qualitativ geschäftsfähiges Internet. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass das Internet nicht nur Chatraum ist, nicht nur Informationsraum ist, sondern auch Warenhaus ist. Und das ist deshalb in einer Zeit, in der all diese künstlerischen Produkte wie Film, wie Musik, wie in Zukunft auch andere Medien über das Internet vertrieben werden, man auch dafür sorgen muss, dass nicht das Urheberrecht verschärft wird, das ist ja okay, sondern durchgesetzt wird, auch im digitalen Raum. Durchgesetzt wird. Das Urheberrecht in Minneapolis ist gerade eine 33-jährige Frau zu 1,92 Millionen Dollar Strafe verurteilt worden, weil sie 24 Songs illegal über eine Internettauschbörse verbreitet hat. Ist das der richtige Weg? Da sehen Sie mal, was für einen Wert Musik haben kann. Nein, das sind natürlich jetzt die ausufernden Peaks, wenn man so will, einer Debatte. Ich glaube, dass man ähnlich wie bei dem Verbot, rot über die Ampel zu fahren, und es passiert trotzdem, darauf Wert legen muss, dass man sagen muss, das geht nicht, das ist illegal. Und wir haben ja auch hier in Deutschland einen Rückgang von illegalen Downloads, bedingt durch Klagen. Aber das sind natürlich Auswüchse, die am Ende nicht nutzen, weil man kann das nicht über pekuniäre Spitzen einlösen. Man kann es nur über eine Bewusstseinsveränderung einlösen. Und deshalb finde ich auch das französische Modell, den Vorschlag, so spannend und interessant, nicht zu sagen, wir klagen die Leute in exorbitante, völlig irrationale Gebührenhöhen hinein, sondern wir sagen einfach, wenn du da nachweislich weiterhin illegal tätig bist, darfst du eine Zeit lang an diesem Internet nicht teilnehmen, meinetwegen eine Woche oder zwei. Also wie wir es auch aus Flensburg kennen. Ich glaube, das, was wir gerade in Amerika erleben, ist, dass allen klargemacht wird, das ist kein Spaß, weil die Amerikaner ja auch immer sehr deutlich machen, hier geht es nicht nur um das Durchsetzen von Rechten, hier geht es um Arbeitsplätze, hier geht es um Kultur. Und wenn Sie sehen, das, was gerade mit Google passiert, dieses Digitalisieren von Büchern, ohne nachzufragen. Und die Reaktion des Kulturstaatsministers, der auch deutlich sagt, wir verlieren hier kulturelle Identität. Und es kann nicht sein, dass wir das einfach so hinnehmen, ist das ein viel tiefer greifendes Problem. Da haben Sie recht, lässt sich das sicherlich nicht durch eine pure, irrationale Hochschreibung von Gebührenstrafen lösen. Herr Gorni, in diesem Jahr gibt es keine Popcom. Wagen Sie die Prognose, dass es im kommenden Jahr eine geben wird? Wir werden uns nicht mit der gesamten Branche, und das ist ja nicht nur der Bundesverband, sondern auch der Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen und allen anderen, vor die Marke gestellt, wenn wir nicht überzeugt wären, dass wir einen solchen Debattenplatz brauchen, einen Platz, an dem über Musik nicht nur gesprochen wird, sondern auch Musik gesehen und gehört werden kann. Und insofern gehe ich fest davon aus, dass wir da in der Verantwortung sind, dafür zu sorgen, dass es im nächsten Jahr eine verbesserte, eine neue, aber eben eine Popcom gibt. Das war Dieter Gorni, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Musikindustrie. Wir erreichten ihn in Essen vor einem Restaurant, deswegen am Handy. Und wir bitten, die Tonqualität zu entschuldigen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.